Hadith Nummer 90. Abu Mas'ud al-Ansari berichtete: Ein Mann sagte: O Gesandter Allahs, ich kann kaum das Gebet hinter dem so und so aushalten, weil er das Gebet übermäßig in die Länge zieht. Niemals erlebte ich, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, in einer Anweisung so verärgert war wie an jenem Tag, denn er sagte: O ihr Menschen, ihr seid abschreckend. Wer die Menschen im Gebet leitet, der soll es in erträglicher Weise tun, denn unter diesen befindet sich der Kranke, der Schwache und derjenige, der einiges zu erledigen hat.